Zum heutigen 85. Geburtstag des Schriftstellers, Schauspielers und Regisseurs Georg Lohmeier bringen wir das Hörspiel Übergang oder Die Geduld. Lohmeier kam 1926 in Loh in Oberbayern zur Welt. Er schrieb Bücher über bayerische Geschichte, Theaterstücke und Hörspiele. Seinen Durchbruch hatte er 1969 mit der Fernsehserie Königlich Bayerisches Amtsgericht, die in über 50 Folgen ausgestrahlt wurde. In der nun folgenden Hörspielproduktion von 1977 lässt ein alter Lokomotivführer im Krankenhaus sein Leben Revue passieren und bewahrt sich trotz Krankheit und hohen Alters den Traum von der großen Liebe. Aber nur mit Trödeln jetzt die letzten Meter, das wäre pedantisch. Ja, mit dem Mozart, da bin ich allerweil pünktlich. Aber sowas registriert ja der Reisende nicht. Die rennen vorbei, an jedem pressiert's. Als Gegenzug fahre ich heute an 287er, bitteschön. Ein schöner Zug, der Tiroma, aber kein Mozart. Die fahren gern den Zug. Von Salzburg nach München, von München nach Salzburg. Am liebsten Oliver Mozart. Hallo, Kamerad. Da war der Stoß, Rupert, mit der Mozartmaschine. Wo darf ich mit ihm hinstellen? Fahr auf 7. hintere, Robert. Mahlzeit. Lieber Herr Stoß, das Essen ist da. Bitteschön, wachen Sie auf. Ja. Die Schwester Hildegard. Da wache ich gerne auf, wenn ich ja gar keinen Appetit hab. Wollen wir mal sehen, was es Gutes gibt, Herr Stoß. Ah, das sieht aber gut aus. Eine ganz feine Bouillon mit Ei und ein Haché mit Kartoffelbrei. Ich hab keinen Appetit. Sie schlimmer, Sie. Ein bisschen was müssen Sie aber schon essen. Jetzt setzen wir uns erst einmal auf. Geht's so? Allerweil schlafen kann kein Mensch, Herr Stoß. Ich war gerade wieder mal auf meiner Loch gestanden, auf der Mozartmaschine. So, und jetzt nehmen wir einen Löffel in die Hand und nachher wird der Appetit schon kommen. Meines. Ganz gewiss. Oh, nein. Schauen Sie, wie es dem Herrn Brandlhuber wieder schmeckt. Und hab's auch im Bauch. Obwohl ich essen kann, wie ein Eisentrager. Was mir eigentlich fehlt, werden Sie nie rausbringen. Also, recht guten Appetit, die Herren, und auf Wiedersehen. Die Schwester Hildegard, Das ist eine Lirbe. Da ist mir gern krank. Schwester! Entschuldigen, Schwester. Fleischmüller ist mein Name. Ich bin die Tochter vom Herrn Stoß. Wie geht's denn meinem Vater? Ja, fragen Sie doch bitte den Herrn Doktor. Da kommt er gerade. Herr Doktor, ja. Die Tochter von Herrn Stoß von Zimmer 5 möchte Sie gern sprechen. Ja, bitte. Grüß Gott, Herr Doktor. Wie geht's meinem Vater? Seinem schweren Leiden entsprechen, gnädige Frau. Ja, ja. Aber wie lange glauben Sie denn, dass es noch dauern kann? Das wollen Sie genau wissen. Tja, 4 Wochen, 3 Monate, 8 Tage. Ich bin kein Prophet. Was? 8 Tage bloß noch? Ist er denn geistig wenigstens noch da? Ich meine, ist er noch zum Beispiel rechtmäßig geschäftsfähig? Ich meine, wegen einem Testament. Ja, ich habe Sie schon verstanden. Nehmen Sie doch gleich den Notar mit, wenn Sie ihn das nächste Mal besuchen. Und wenn ihn nichts ist, bleiben Schmerzen trotzdem nicht aus. Das Essen interessiert mich nicht mehr. Für mich ist jetzt was anderes wichtig geworden. Und es ist die höchste Zeit dazu. Ich weiß, wie es um mich steht. Ich mache mir nichts vor. Herein? Ich mache mir nichts vor. Das ganz große Glück ist an mir vorbeigegangen. Für Sie, Herr Stoß, einen Besuch haben Sie. Grüß Gott, Papa. Die Irene. Musst du einmal nachschauen, wie es dir geht? Du lässt dir nichts hören von dir. Gesund bin ich noch nicht. Bist du noch magerer geworden? Ja, am Appetit fehlt's. So ein fader Kartoffelbrei hätte mir auch nicht schmecken. Ja. Lass doch heute mal deine Leibspeise auftischen. Ein Apfelstrudel zum Beispiel. Die Frau Sigrist hat mir gestern noch einen Bruch. Ohne zwei Gobi voll habe ich gegessen. Die Frau Sigrist, von der schmeckt er doch heute nicht. Sie besucht mich jeden Tag, obwohl sie eigentlich nur bei mir wohnt und mir ein bisschen einen Haushalt führt. Oh, mein Papa. Weil sie auf dein Haus spekuliert. Merkst denn du das nicht? Aber Irene. Natürlich spekuliert's drauf. Ein Haus am Nymphenburger Kanal. Wo kriegt man denn das so billig? Wenn man obendrein schon 6 Jahre lang gratis drin wohnt und die gnädige Frau spielt. Sie hat ihre Pension und kann sich selber eine Wohnung leisten. Ich mag's nicht, die Erbschleicherin. Ich tat mich schammer, wenn eigene Kinder da sind und Enkelkinder. Ja, also, was ich da noch sagen wollte, Papa. Das Testament muss beim Gericht hinterlegt werden. Und noch gescheiter wär's fein, du tätst mir nur zu Lebzeiten das Haus überschreiben lassen. Ich mein's dir doch gut, Papa, damit du dich um nichts mehr kümmern brauchst. Und steuerlich wär's auch günstiger, hat unser Steuerberater gesagt. Ein Testament gelangt. Das dann die Frau Sigrist schon brav fäschen kann. Der trau ich alles zu. Ja, Irene. Der Notar kommt ja auch ins Krankenhaus. Der Herr Doktor hat's auch gemeint, Papa. Noch gehört's heißel mir. Aber Papa, es ist ja nur für den Fall, dass... wo es dir da jeden Tag schlechter geht. Du kommst ja gerade alle 4 Wochen einmal. Ja, leider. Das heißt, vor 14 Tagen war ich das letzte Mal da. Vor 4 Wochen? Ich muss doch jeden Tag um 6:30 aufstehen und komme erst um 4:30 vom Geschäft heim. Du hast ja keine Ahnung, Papa, was heutzutage von einem verlangt wird. Dazu der Mann und die Kinder, der Haushalt. Selber fühlt man sich auf, miserabel. Dann der Skiurlaub und die Schwiegermutter war 14 Tage da. Ich hab einfach nicht können. Du darfst mir das nicht ankreiden. Du weißt doch, dass ich dich gern hab, Papa. Auch wenn ich dich nicht jeden Tag besuch. Obwohl ich das gern tät. Ja. Der Michael ruft wenigstens die Woche einmal an. Der Michael, der hat eh Sachen nur gekriegt. Und Geld hat er dir auch nur gekostet. Er hat studiert, hat sein Diplom-Ingenieur machen dürfen. Und ein Haus hat er auch schon. Möcht nicht wissen, wie viel er von dir gekriegt hat dazu. Und was du seine Kinder alles kaufst. Nein, nein, Papa. Auf ein bisschen Gerechtigkeit hoffe ich schon. Du hast selber gesagt, das Haus steht mir zu. Noch gehört's mir. Natürlich gehört's dir. Aber wenn du mir's überschreiben lässt, gehört's nur dir. Da tät sich überhaupt nichts ändern. Papa. Reden wir von was anderem, Irene. Nein, das muss ausgeredet werden. Ich hab mir das heute vorgenommen. Dann muss ich das ins Gesicht sagen. Ihr habt eurer Mutter gut im Bar Auszeit gekriegt. Du und der Michael. Jeds von euch hat nach der Beerdigung von eurer Mama die Haushälfte in Geld verlangt. Du hast mir sogar mit dem Anwalt schreiben lassen. Ich hab euch damals ausgezahlt. Es ist mir hart genug gefallen. Ihr habt eure Sache gekriegt. Und mehr. Aber, Papa, was ist denn? Ach, für die Gotierin. Ich geh schon, Papa, ich geh schon. Und nimm's mir bitte nicht übel, dass ich dir einmal die Wahrheit gesagt hab. Ich bin doch auch dein Kind, oder? Wünsch mir eine gute Besserung. Ich möchte ja wieder gesund werden. Natürlich wünsche ich dir das auch. Und vergiss mich nicht, Papa. Tschüss. Eine hübsche Frau, einer Dichter. Runtergerissen, ihr Mutter. Die war auch nicht grob, meine erste Frau, die Anne. Aber es war ein hartes Leben mit ihr. Wenn man sie ein bisschen mag, darf man sie auch ein bisschen auf die Nerven gehen. Ein bisschen mögen ist zu wenig fürs Glück. Aber nicht für ein gemütliches Leben. Da gelangt's. Ich könnte noch mehr Portion essen. Was nützt dir eine Gemütlichkeit, wenn du unglücklich bist? Sie machen ja noch aber Gedanken. Ja. Es tut weh, wenn es spät ist und man doch nie das Wahre gehabt hat. Und essen deren's wieder nix. Ein gesunder Mensch isst lieber, als wer er denkt. Auf ihr Spezielles, Herr Lokführer, wenn es auch nur ein ganz gewöhnliches Helles ist. Ja. Vorm Stern hab ich keine Angst. Ein bisschen vielleicht schon. Aber war das alles? Ja, was? Mit dem Leben ist es wie mit dem Geld. Zu wenig ist so weit. Man muss es einteilen können. Als Beamter hat man das gelernt. Ihnen kann ich es ja sagen, Herr Kollege und Mitpatient. Weil wir uns so gut verstehen, nicht? Und weil Sie mir ja auch schon allerhand anvertraut haben. Bitte, reden Sie einmal raus. Nein. Eigentlich hoffe ich heute noch auf die große Liebe. Was? Mit 77 Jahren? Respekt, sag ich. Ich kann nichts dafür, Herr Kollege. Ich hab meinen Lebtag diese Sehnsucht gehabt. Nach einem lieben Menschen, nach einem guten, nach der ganz großen Liebe. Ja, das war mir persönlich allerweil wichtiger wie die vielen Beförderungen und wie das Häusl bauen etc. etc. Die große Liebe. Die sogenannte letzte Erfüllung. Es ist alles Illusion, Herr Kollege. Vielleicht kommt meine Einbildung oder quasi Sehnsucht daher, weil meine erste Frau, die Anni, mit der ich fast 30 Jahre lang verheiratet bin, weil die so ganz anders gewesen ist. Fast ein bisschen hysterisch. Drum habe ich allerweil noch diese Hoffnung und diese gewisse Sehnsucht. Für die ganz große Liebe ist nämlich nie zu spät. War doch deine große Liebe, deine erste, ganz große, reine. Ja, das hätte es sein sollen. Aber was du mir angetan hast, das hätte es nicht machen dürfen, Anni. Das nicht. Doch, ich hab's tun müssen, Robert. Du hast mich 30 Jahre lang jede Woche 2 Nächte allein lassen. Hast dich in Salzburg mit deiner Freundin rumtrieben. Das war doch der Beruf. Ich zieh da gerne bei der Nacht. Als Lokführer hat man seinen Dienst. Dienst nennst du das? Mit eigenen Augen habe ich dich beobachtet, wie du mit deinem Verhältnis Arm in Arm aus dem Peterskeller gegangen bist. Hört denn die Eifersucht in Ewigkeit nicht auf? Du hast mich unglücklich nur gemacht. Wer hat wen unglücklich gemacht? Der einen betrügt oder der betrogen wird? Bleib doch gleich in Salzburg mit deinem Mozart-Express. Bei deinen Nockerl und Dockerl und Fliegerl und behalt dir deine Mozartkugeln. Aus Salzburg will ich von dir kein Mitbringsel. Herrgott, warum habe ich dich geheiratet? Aus Liebe. Ich dich schon. Die Frau von einem Arzt hätte ich werden können. Ja, der Fritz ist sehr unglücklich geworden, weil er mich nicht gekriegt hat. Und er ist früh gestorben. Viele Menschen sterben früh, weil sie die große Liebe nicht gefunden haben. Woher weißt du das? Wenn man gestorben ist, weiß man alles. Ach, die Frau von einem Bundesbahndirektor hätte ich werden können. Als Frau von einem Lokführer kehrst du auch zum gehobenen Mittelstand. Mit jedem wäre ich glücklicher geworden als mit dir. Überall hast du andere gehabt, den Kufstein gerade so wie in Salzburg. Und daheim hast du einen Spaß an mir gespielt, den Haustürrand. Also du weißt doch selber, dass das nicht wahr ist, Anne. Fahren wir neu nach, spekulieren wir zu Salzburg und zu Kufstein nach. Und zu kurz habe ich dich auch nie gehalten. Du hast seit 20 Jahren die Bank vollmacht und ich red dir nichts rein. Du kannst abheben, so viel du magst. Da heb ab! Wenn nichts drauf ist, wenn wir nur 5.000 Mark schuldig sind. Das ist doch die Hypothek aufs Haus. Oh, und 5.000 Mark sind's nicht einmal. Alle fahren's mit dem Auto durch die Welt. Sogar die Frau Zugschaffner Ödberger. Ich kann mich in den Trampan hocken, wenn ich in die Stadt will. Fangst jetzt mit dem wieder an? Oder ich darf mit dir mit dem Radl mitfahren, zum Schwammerl suchen. Wie oft habe ich dir schon gesagt, mach einen Führerschein. Ich kauf dir einen Wagen. Schwammerl suchen. Bergsteigen und Radlfahren, nix anderes hast zu bieten. Als Lokführer habe ich meine Prinzipien. Ich kann keine Steuerradlung. Ich bleib auf der Schiene. Und ein Urlaub verbringen wir auch auf der Schiene. Jetzt sei bloß nicht undankbar, gell? Oder wir bestehen zum 50. Mal im Wendelstor. Ganz Europa haben wir zwar gesehen. Erster Klasse, Schlafwagen und Speisewagen. Wir waren 3-mal in Spanien und 2-mal in England. Von Frankreich und Italien gar nichts reden. Aber bitte, bitte, bitte, mach einen Führerschein. Jetzt? Mit 53 Jahren? Jetzt ist mein Leben schon verpfuscht. Jetzt mache ich ganz was anderes. Nein, das tust du nicht. Du kannst mich nicht dran hindern. Wenn ich nachts schon allein daheim bleiben muss, kann ich Schlaftabletten nicht mehr so viel mag. Bitte schön, Anni. Anni, tu es nicht mehr. Ich kann nicht anders. Ich muss. Du bist ja zu feig dazu. Die meisten sind zu feig dazu. Bleiben lieber ein Leben lang unglücklich. Da dazu braucht's Feierabendschneid. Vielleicht mehr als zum Schlaftabletten nehmen. Und nachher. Doch, wollen wir wieder einen Doktor anrufen. Das nächste Mal bestimmt nicht. Entschuldige, Anne, aber denk bitte auch ein bisschen an die Kinder. Weil die schon an mich denken. Ach, Robert, warum bin ich denn bloß so unglücklich? Meine Anne, ich weiß auch nicht. Warum nehme ich denn alles so schwer? Vielleicht bist du krank. Seelisch meinst du? Ja, lass dich untersuchen. Psychiatrisch. Du? Du willst mich mal ins Landhaus bringen? Oh Gott, das will ich nicht. Aber wirf doch endlich einmal die Schlaftabletten weg. Schütz ins Klo, trink ein halbes Bier vom Bett gehen und lies ein Buch. Meine Nachfolgerin wird's kaum so lange aushalten bei dir wie ich. Anni, mir sind solche Redens wieder. Ich muss jetzt gehen. Um 17:22 habe ich Abfahrt. Mit Mozart nach Salzburg. Mach mir keine Dummheiten, bitteschön. Möglicherweise wird meiner Nachfolgerin der Hauptlokführer gar nicht imponieren. Aber Anni, außerdem habe ich es noch weitergebracht. Aber das hast du nicht mehr erlebt. Ich bin noch Lokomotivbetriebsinspektor geworden. Und immer auf der Mozartmaschine zwischen Salzburg und München. Zwischen München und Salzburg. Ein lieber Zug. Na, auch dann D217 und dann D411 und dann die Roma etc. habe ich gefahren. Aber bitte, die Woche zwei, dreimal doch am Mozart. Also dann, gute Fahrt. Ich gehe nicht, ehe dass du nicht das Tablettenröhrl weggeworfen hast. Sowas hält man nicht ständig ganz. Mit sowas spielt man nicht. Nimm's nur. Ich geb's dir freiwillig. Und da steh dich und kauf dir nochmal so ein Klump. So, jetzt kannst du beruhigt gehen. Da bist du immer ruhig weggegangen von mir. Fast glücklich. Herrgott, soll ich wohnen? Ich bin allerweil so gegangen, wie man heute geht, wenn man seinen Dienst antritt. Gib mir noch einen Abschiedskuss. Na also. Und jetzt servus. Kopf hoch. Geh und vergiss mich. Was so ein verrücktes Weib sagt, braucht ein gestandenes Mannsbild nicht ernst nehmen. Morgen auf die Nacht bin ich wieder da. Und sei beruhigt. Ich rühre keine Tabletten mehr an. Sie muss unmittelbar nach meiner Fahrt sein. Sie ist mit dem Taxi nach Zornedin gefahren und hat neben dem Gleis auf dem Mozart-Express gewartet. Mein Gott, wer kann in einem Menschen schon essen? Eine ganze Stunde hat es gewartet. Da haben genug andere Züge, Güterzüge und auch D-Züge die Strecke passiert. Nein, sie hat genau auf Mozartmaschine gewartet. Obwohl sie gewusst hat, dass ich, ihr eigener Ehemann, seit 30 Jahren den Zug fahre. Frühestens in 500 Meter zum Steg kommen. Quäl dich nicht mehr, Robert. Du bist unschuldig. Eine Weibsperson steht auf dem Gleis. Notbremsung. Es wird nichts mehr helfen, eine Selbstmörderin. Die vierte Lebensmüde in meinem Lokführerleben. Alle meine Kollegen kennen diese Augenblicke. Du wirst zum Scharfrichter und willst das gar nicht. Und die letzten 100 Meter sind die fürchterlichsten. Jetzt siehst du es deutlich. Jetzt kannst du das kennen. Mein Gott! Du hast mich an meinem roten Mantel erkannt, gell? An diesem weinroten Trachtenmantel, den du mir 1961 aus Salzburg mitgebracht hast. Das ist mein Anni! Haar im Wind, Darm ausgestreckt. Mir entgegen mit 70, mit 60 Kilometern. Jesus, darfst du was wahr sein? Sie sagt mir, ja, rück mir was zu. Aber so vergiss es doch endlich. Ich kann's nicht. Warum hast du mir das oder? Warum? Vielleicht aus Liebe. Aus ganz großer Liebe, Robert. Du träumst ja immer von der großen Liebe. Immer noch, mein Lieber. Und in der ganz großen Liebe lässt man sich nur vom Tod scheiden. Niemals von einem Richter. Nur vom Tod. Anne. Herr Stoß. Herr Stoß. Ja. Jetzt muss ich Sie halt schon wieder stören in Ihren Gedanken. Und mit was? Mit dem Fieberthermometer. Bei mir dürfen Sie wieder 36,8 schreiben. Das ist seit Jahren meine Abendtemperatur. Aber Herr Stoß, Sie schwitzen ja. Waren Sie wieder auf der Lokomotive, hm? Ja, auf der Lok. Träumen Sie doch was Schönes. Ja, Schwester Hildegard, was Schönes. Haben Sie Schmerzen, Herr Stoß? Ein bisschen Bauchweh. Das wollen wir aber gleich vertreiben, das böse Bauchweh. Na, Schmerzen sollen Sie bei uns nicht haben. Sie, also Bauchweh habe ich ja. Obwohl ich als ein leichter Fall gelte und niemand weiß, was mir eigentlich fehlt. Sagen darf ich das doch. Und ich kann nicht schlafen. Aber mein Herr Mitpatient ist kaum eine Minute wach, schon ist er wieder hinüber. Der träumt schon wieder. Schwester Hildegard, Sie sind feierwürdig. Und eine Liebe dazu. Ich muss Ihnen direkt sagen, Sie gefallen mir am allerbesten von allen Frauenspersonen in meinem ganzen Leben. Ich? Ihnen? Mein Gott, Herr Stoß. Ja, Hildegard, ich spür's. Mit Ihnen wird alles gut gehen. Mit Ihnen wäre ich einfach ein anderer Mensch. Da wäre ich wieder ein gesunder, ein lustiger Bursch. Jawohl, ich könnte einen Juchschrei tun. Schreien Sie halt? Und auf dem Wendelstor möchte mit Ihnen gehen. Gehen wir heute. Auf den Wendelstor mag ich jedes Jahr einmal steigen. Ja, jährlich mindestens zweimal. Von mir aus dreimal, Herr Stoß. Ja. Und jedes Mal zu Fuß. Bis zur Wetterstation auf. Aber auch ins Kirchel reinschauen. Unsere Namen ins Buch einschreiben und weit ins Tirol einschauen. Ins Kaisergebirg. Ja, an Großglockner zuwinken. Habe ich also doch noch gefunden. Die richtige, die ganz große, die einmalige. Mein Hildegard heute. Herr Stoß. Sag Rupert zu mir. Rupert? Du. Darf ich du zu dir sagen, ja? Nur noch du darfst sagen. Du. Habe dir doch immer. Wie Rixer 36,8. Seit Jahren meine konstante Abendtemperatur. Das kann doch nicht normal sein. So, Herr Stoß. Und jetzt verjagen wir die frechen Schmerzen mit einem winzigen, kleinen, schmerzlosen Stich. So. Und nun ruhen Sie sich recht schön aus und träumen Sie wieder was Schönes. Dankeschön, Schwester Hildegard. Wenn's kein Fieber hast und wenn das Essen schmeckt und wenn alle Werte in Ordnung sind, nimmt dir niemand ernst. Und der Herr Mitpatient träumt schon wieder. Magst du rasten? Vielleicht. Aufwärts führt uns jeder Schritt. Himmelwärts. Das heißt, auf der Mitte räumen wir uns gründlich aus. Schauen Welt an miteinander. Und justament das Gleiche müssen wir denken. Das zum Beispiel, wie schön blüht's Almerausch. Oder das, wie gut Luft ist, wie leicht und gesund. Das Gleiche denke ich auch. Man schnauft sie leicht, wenn man einen Menschen endlich wieder einmal gern haben kann. Schnauft sie von selber. Du bist bei mir zugestanden. Du mir auch. Ich dir und du mir. Ja. Auf das Letzte ist noch gekommen, die ganz große Liebe. Auf das ich mich denke, der Wengel leichter stirbt. Aber woher denn? Du wirst wieder gesund. Ganz gesund und ganz jung. Glaub das. Hör doch nur. Der Mozart-Express macht dich wieder zu meinem strammen, lieben, festen Rupert. Ja. Ich bin ein alter Zitterspieler, hab's als Bursch schon gelernt. Aber der Mozart hab ich nie zusammengebracht auf der Zeit. Der Mozart hab ich gerade auf der Maschine gefahren. Da lacht er nur, der Herr Chefarzt, wenn ich ihm das sage von meiner konstanten Abendtemperatur. Einstweilen kann doch sowas ein Fingerzeig sein. Jedenfalls für normal halt ich das nicht. Ein unklarer Bauch. Ist denn das eine Diagnose? Bei dem Appetit? Schon wieder. Wahrscheinlich mein Chef, der Herr Regierungsdirektor. Brandlhuber. Nur wenn man verliebt ist, ist man wirklich gesund. Für Sie, Herr Stoß, Ihr Sohn Michael, der Herr Doktor, Ingenieur. Geht's also? Grüß dich, Michael. Na, wie geht's dir denn, Papa? Halb noch im Krankenhaus. Ja, nix ist. Es braucht halt seine Zeit. Aber lass dich bitte im Plus von niemand mehr ärgern. Nein, ich halt mir gerade nur schöne Gedanken. Auch nicht von der Irene, gell? Die möchte wahrscheinlich erzwingen, dass du dein Testament noch einmal änderst. Ach. Du, lass dich da drauf nicht ein, Papa. Die hat dich nur ausgenommen. Sie hat mich schon einmal besucht. Nächsten Sonntag kommen wir auch. Bis jetzt war es mir einfach unmöglich. Die ganze Umstellung der Fertigung, die immer komplizierter werdende Elektronik, weißt, es ist einfach nicht möglich gewesen, Vater. Macht nix. Du, deine Enkel geht's sehr gut. Der Rupert hat eine narrische Freude mit der Eisenbahn. Also ich glaube, der wäre ganz der Hupper. Na also. Wie gesagt, lass dich nicht mehr draus bringen, Papa. Ich hab keine Wünsche. Ich will nichts mehr. Das schöne Biedermeierzimmer heute. Halt. Der Sekretär und die zwei Bilder, für die tät ich schon schwärmen. Also das heißt mehr, die Gerlinde bildet sich ein. Ja. Das ist aber alles nicht so wichtig. Hauptsache ist, du wärst wieder gesund. Ja. Also dann, Kopf hoch, Papa. Bis zum Sonntag. Gute Besserung. Für Gott. Geben Sie mir einen Hörer, Herr Stoß. So. Ein feiner Mensch hier, Herr Sohn. Seine Stimme gefällt mir. Und der Doktor-Ingenieur ist ganz schön schwer. Sie können es kaum mehr erwarten, bis es zur Testamentseröffnung kommt. Nicht ärgern, Herr Stoß. Wirklich leidtragender ist aber nur der, der leer ausgeht. Kinder. Ich sag allerweil, mir selber zum Trost. Kein Vater soll sich über einen missratenen Sohn wundern. Eher über einen geratenen. Wenn du das Weib schon nicht recht mögen hast, mögen die Kinder auch nicht. Nicht gar so ehrlich sei. Die Ehrlichkeit ist zu radikal für ein menschliches Gemüt. Ich vertrag's. Heut tut's mir nichts mehr. Nicht einmal meine zweite Frau kann mir heute noch wehtun, obwohl sie mich verlassen hat. Sie war heute wahrscheinlich auch ein unglücklicher Mensch. Mit einem Hauptlokomotivführer könnte doch eine Frau zufrieden sein, aber ich weiß schon. In die 60er Jahren hat man angefangen fürs Cockpit zu schwärmen. Da hat der Inspektor auch nichts mehr genützt. Nicht karrieremäßig, Herr Stoß. Vielleicht hat sie im intimen Bereich ein bisschen gekappert. Sie war um 23 Jahre jünger. Ich 56, sie 33. Das haben wir gewusst. Die Frauen sind halt anders. Selbstbewusster, rebellischer. Vielleicht haben sie recht. Ich sag zu meinen Töchtern oft, bitte emanzipiert euch. Ich bin für die volle Emanzipation der Frau. Nur die Mama, lasst sie in Ruhe, gell? Sonst wäre ich grantig. Mama und ich, wir sind nur eine andere Generation. Glücklicher ist ja der Mensch, wenn er selber lebt, als wenn er geliebt wird. Das ist ein Trost. Der Mensch täuscht sie gern, besonders wenn er verliebt ist. Mit 56 Jahren habe ich mich noch zu den Jungen gerechnet. Sie ist schon einmal verheiratet gewesen, eine sehr selbstständige Person. Sekretärin bei so einer Industrieberaterfirma etc. Naja, eine zugelassene Münchnerin, aber nicht unsympathisch. Sehr weltoffen und natürlich. Mit Führerschein und eigenem Wagen, auch fast ein bisschen elegant und eine erstklassige Skifahrerin. Ich habe sie zu lieb noch mal gelernt, Skifahren, mit meinen 57, 58 Jahren. Als junger Mensch bin ich schon mal gefahren, gut war ich nie. Aber wenn du verliebt bist, lernst du alles. Das habe ich nicht verlangt. In seiner Freizeit soll jeder nur das tun und lassen, was ihm Spaß macht. Entschuldige, Barbara, da hab ich eine andere Meinung. Es soll einen jeden das freuen, was dem Partner auch erfreut macht. Ist mir zu moralisch, mein Lieber. Auch wenn ich dich liebe, finde ich Pilze sammeln einfach langweilig. Auch für Zittermusik kann ich mich nicht begeistern. Und lieber fahre ich mit dem eigenen Wagen mal nach Rom als mit der Bahn. Auch wenn ich dich liebe, Rupi, da bin ich ehrlich. Ja, ehrlich ist, das stimmt. Dies muss man anerkennen. Aber... Du bist nicht ehrlich. Du kaufst eine Skiausrüstung, fährst mit mir nach Tirol, nimmst Unterricht und brichst dir ein Bein. Und außerdem ist dir Skifahren von Kind an zuwider. Na, zuwider gerade nicht. Ich fahre heute nicht gern. Mein Wintersport ist das Eisstockschießen. Dann geh doch zum Eisschießen. Obwohl du mich liebst und obwohl mir dieses Herumstehen auf dem Eis einfach zu unsportlich ist. Kannst du dich noch erinnern, Barbara? Du hast mir einmal versprochen, dass du's Gitarre spielen lernen willst. Mir zu lieb, hast du gesagt. Damit du mich auf der Zither einmal begleiten kannst. Ja, ich erinnere mich. Vor 5 Jahren auf der Hochzeitsreise habe ich's versprochen. Och, Rupi, es tut mir leid, dass ich es bis heute nicht gelernt habe. Die Gitarre hat dir das Christkindl gebracht. Mein Gott, hast du noch nie ein Versprechen nicht eingehalten? Na, freilich, das ist mir auch schon passiert. Na also. Aber... Damals, wie du mir das Gitarrespielen lernen versprochen hast, damals freilich hat dich die Liebe übermannt, gell? Auf der Hochzeitsreise nach Marseille, gell, das stimmt. Auch auf einem Königsthron sitzt du als Mensch mit deinem Arsch. Natürlich. Menschen sind wir alle. Und nur wenn man verliebt ist, hat man ein bisschen was von einem Engel. Ein ganz gewöhnlicher, moderner Mensch sein ist schöner, ehrlicher und durchaus nicht langweilig. Kann schon sein. Ich hab heute nur auf der Dampflok angefangen, als Warzer. Wenn ich mit der Elektronik aufgehört hab, Pilot bin ich freilich nicht. Du, Rupi, ich möchte mit dir etwas besprechen. Ja, sag's ruhig. Heute tut's mir nicht mehr weh. Wir sind jetzt fast 5 Jahre verheiratet, haben keine Kinder, was an mir liegt. Halt, steh drüber. Wenn du mir nicht zu böse bist, Rupi, dann möchte ich dich um meine Freiheit bitten. Ich verzichte auf jede Unterhaltszahlung. Ich will nur die Scheidung. Barbara! Na, halt drüber das nicht mehr. Glaub mir, es ist für mich auch ein Schicksalsschlag mitten ins Gesicht. Plötzlich hat es da einen ganz spontanen Knacks gemacht. Bitte, er ist 6 Jahre jünger, aber warum sollen immer nur die Männer sich in jüngere Frauen verlieben dürfen? Hm? So etwas kann auch mal einer Frau passieren. Freilich, beim Skifahren kann alles passieren. Ah, was von mir aus. Jeder wird alles zum Aushalten. Und künden dir deine Leid alle lieb auf. Die Hoffnung kommt ja keiner nicht mehr. Meine Herren? Es ist Zeit zum Betten machen. Ah, jetzt war ich gerade eingeschlafen. Mögen Sie aufstehen, Herr Stoß. Und hätt's so was Schönes träumt. Von einem Wurm? Ja, nein, Schwester Hildegard, schon von Ihnen hätte ich bald träumt. Mögen Sie höher liegen, Herr Stoß. Nein, aufstehen mag ich. Das ist recht. Die Frau, die uns Bett macht, von der darf man träumen. Heute war Ihre Frau noch gar nicht da, Herr Stoß. Die Traudl, die Frau Sigrist, die kann jeden Augenblick kommen. Die bringt Ihnen ganz bestimmt wieder was Gutes mit. Die Dumme, mir schmeckt ja nichts mehr. Ihre Leibspeise auch nicht mehr? Auch nicht mehr. Wer gesund werden will, muss essen. Da kriegt ja der Mozart-Express eine Verspätung, wenn der Lokführer keinen Appetit nicht hat. Im Traum macht eine kleine Verspätung nichts, Schwester Hildegard. Da haben Sie recht. Darum ist es Träumen so schön, dass man manchmal sagt im Leben, das ist so schön wie im Traum. Ja, jetzt haben Sie es erraten, Schwester Hildegard. Der Mann träumt auch nicht nur vom Mozart-Express. Auf Wiedersehen, meine Herren. Wiedersehen, Schwester Hildegard. Jetzt bin ich so munter, dass ich mich nicht einmal hinlegen mag. Ja, es ist ja gut zum Zuschauen. Ja, ja. Das spann ich schon lang, dass einer die schöne Schwester viel zu sehr aufregt. Ob das gesund ist? Ich muss ja doch einmal sagen, dass sie eine sehr nette Person ist. Wenn Sie so weitermachen, Herr Lokomotivinspektor, dann gibt's noch einmal ein Eisenbahnunglück. Oder weil bloß dreimal davon ist fast zwingend. Ihnen kann ich mich ja anvertrauen, Herr Oberamtmann. Sie stehen ja auch im öffentlichen Dienst. Lassen Sie den Oberamtmann weg. Wir sind Patienten und Leidensgefährten, da kann man über alles reden. Ich habe Ihnen auch meine ganzen Geschichten verzeiht. Also, was gibt's? Ja, ob ich es Ihnen sagen sollte. Wem? Was? Dass ich mir hier einmal zu erkennen gab, nicht wahr? Der Schwester Hildegard? Ja. Wenn sie gar nichts erfahrt, dann war doch alles nur ein Traum. Ein Traum ist das Leben nicht, Herr Stoß. Das Leben ist meistens fast die Wirklichkeit. Es gibt allerdings Situationen im Leben, die wo man besser träumt, als dass man sie verwirklicht. Schon. Schon. Aber wenn man es jemand sagt, dass man gern von einem träumt, nicht wahr? Nachher war das doch vielleicht schon ein bisschen eine Wirklichkeit. Warum nicht? Eine Illusion braucht der Mensch. Und für eine Illusion ist es nie zu spät. Ja, ja. Eine Frau ist halt immer mehr Wirklichkeit. Herein. Ihre Frau. Ja, auf ist er. Dir geht's ja gut heute. Grüß dich, Bertel. Grüß dich, Gott, Tradl. Den ganzen Tag habe ich schon eine freudige Vorahnung gehabt. Es könnte besser gehen. Auch sämtliche Astrologen schreiben es im gesamten Lesezirkel, einschließlich der Tagespresse. Tatsächlich, du bist auf. Ist denn das eine Freude, Herr Brandlhuber? Halt die Ehringe, die Frau. Grüße der Gott, Herr Oberamtmann. Wie sagt man zu werden? Küss die Hand, gne Frau. Also, Ihnen geht's gut, das sieht man. Ja, das Äußere täuscht. Meine Magenschmerzen und meine konstante Abendtemperatur bringen's nicht weg. Ich wünsche Ihnen eine baldige Genesung. Ja, ja. Zur Abwechslung empfange ich dich halt einmal im Ledersessel. Gut, schaust du aus, Bertl, direkt jugendlich. Ja. Geradezu. Ja. Pass auf, was ich da heute für Schmankerl gekocht habe. Ein wunderbar gewürztes, leichtes Frittatensuperl. Du, die ist mir gelungen, da ich mich selber wundern müssen. So. Also, Herrst, ich hätte sogar meinen säuligen Kordel geschmeckt. Sigrist, der war ein Feinschmecker. Das weißt du auch. Ich weiß auch nicht, warum mir nichts mehr schmeckt. Pass auf, Bertl, ich hüfte. Schön langsam, Löffel für Löffel. So, an für die. Und an für mich. So was ist. Ach geh, die Frittatensuppen hast du im Bitterkeller so gern gegessen. Das ist mir schon das erste Mal aufgefallen. Weißt, Männer, die Vicina rauchen und die Frittatensuppen mögen, haben eine zarte Natur. Das hat mir schon meine säulige Mutter gesagt. Ja, Vicina habe ich bloß Salzburg und Skuftschau geraucht. Beim Übergang in der Pause, ne? Im Dienst gar nichts. Und noch einmal ein Löffel für unseren Dackel Lucky, der sehr viel Zeit lang hat noch seinen Herrl, weil der darf ja leider nicht herein in die Klinik. Oh mei. Daheim habe ich nur Zigaretten geraucht. Also wenn wir das erste Mal gesehen haben, hast du gerade eine Vagina angesteckt. Und dann ist gleich drauf die Frittatensuppen gekommen, weißt du es noch? Ich habe eine Fotografie dabei. In dem allerersten Album von uns. Schau, da ist gleich auf der Seite 1. Gemütliche österreichisch-bayerische Lokomotivführerrunde im Bitterkeller. Mein Söllinger neben dir. Es waren nur Zeiten. Ihr seid euch sehr sympathisch gewesen. Damals hat der Zug den Namen Mozart Express gekriegt. Schau her, du und der Kordl vor der Mozartmaschine, ich im Hintergrund. Mein Gott, Bertel, damals warst du alle noch so unglücklich verheiratet, wir haben die kaum trösten können. Erst nach dem 7. Viertel. Ich hab mir nie was anmerken lassen, gell? Ja, das war's. Die Frittatensuppe wird kalt. Komm, noch ein Löffel für den Mozart-Express. Ja, jetzt ist er aufgekommen. 7 Schuppen hat er drungen. Nicht im Dienst. Da waren die Herren im Teger. Ja, ja. Das war ja so, wissen Sie, Herr Oberamtmann, der Kordl, mein Söllinger, der Sigrist, also mein Mann, auch Oberlokomotivführer, aber aus Wien. Und er, der Bertel, war ein sehr guter Freund. Ja, ja. Und so oft er in Salzburg die Wiener Mozartmaschine übergeben hat, zur Weiterfahrt nach München, haben sie sich eine Abschrift von ihren Dienstplänen überreicht. Und auf diese Weise haben wir dann die Tag avisieren können, wo alle zwei in Salzburg einen Übergang mit Nachtruhe gehabt haben. Verstehen Sie mich? Ja. Naja, und ich habe meinen Mann, den Söllinger Kordl, manchmal als D-Zug-Passagier im Speisewagen begleitet. Ja. Also da... Moment. Ah, dieses Foto zum Beispiel, das zeigt mich im Speisewagen im Mozart Express. Kann man noch gut erinnern, ein freundlicher Herr aus Linz hat das geknipst. Oder das da, mein Gott. Ich mit der Filmschauspielerin Grete Weiser. Das sind nur Erinnerungen. Ja. Da sind wir nicht froh, dass ich so eine leidenschaftliche Fotografin bin. Da hat man seine Vergangenheit schwarz auf weiß. Beziehungsweise vorweg. Ja, ja, ja. 17 dicke Albumbände voll fotografieren. Na, haben wir, wir zwei in die 8 Jahre, die wir jetzt zusammenleben, oder wie man sagt, ich als seine Hausdame, nicht wahr? Nein, schauen Sie, ich habe meine österreichische Oberlokomotivführerswitwenpension und er seine reichsdeutsche Lokinspektorspension. Was soll man denn da heiraten? Na ja. Ich habe in Wien noch eine Wohnung. Wenn noch ein bisschen untervermietet. Nein, also kurz und gut, in die 8 Jahre, wo wir zusammen hausen, habe ich schon 9 Bände voll fotografiert. Da machst du was mit. Und ich allerlei das Modell. Heute habe ich nur 3 Bände mitgebracht. Einen alten, auch noch aus der Zeit vom Sigristkordl. Aber da drin kommst du immerhin schon 17 Mal vor. Die Bilder von deiner zweiten Ex-Gattin, von der Barbara, weißt, die habe ich rausgenommen. Es waren 5 Stück. Die habe ich jetzt in einem eigenen Album drin. In einem Album für Ausgestoßene. Aha. Ja, ich habe auch diverse unangenehme Erinnerungen umgeklebt. Naja, es blättert sich leichter in der Vergangenheit, wenn man das schwieriger beschlagt. Die sind jetzt alle in einem extra Album beieinander. Die Erinnerungen, die wehtun. Heute tut mir nichts mehr weh. Na, heute schaust du wirklich blendend aus. Weißt du was, Bertl, ich mache ein Foto. Finden Sie da, Herr Brandlhuber? Ja, freilich. Heute schaut er so frisch aus, so innerlich. Verjüngt fast. Heute mache ich eine Aufnahme im Lehnstuhl, dass wir vom Krankenhaus auch ein paar Büdeln kriegen. Achtung, gleich blitzt. So, und noch einmal. Und tun sie weh, kleben wir es um ins Album der Ausgestoßenen. Passt. Da werden sie nicht einmal zu viel. Die vielen Fotografien. Aber nicht wo alles. Denn? Ein Foto ist in einer Sekunde angeschaut. Nein. Na, den Band 8, den habe ich in der großen Tasche. Na, schau, wie oft habe ich dich mit dem Kordl zusammengeknipst. 20 Mal mindestens. Ein feiner Kamerad, der Sigrist. Oh ja. Ein braver Mann, ein ruhiger Mensch. Oh ja. Und er hat einen Werner Humor gehabt. Leider hat er bei jeder Mahlzeit seine 2 gegen haben wollen. Erst ein scharfes Gulasch und dann eine feine Möschpes. Mm. Ein Schinken, Kaiserschmarrn oder ein Apfelstrudel. Oh, ungefähr. Ein nobler Genussmensch war er, mein Kordl. Aber ein erstklassiger Lokführer. Ja, ja. Sehr exakt und gewissenhaft. Ja. Jawohl. Aber sein Schicksal hat wollen, dass er seine Pension auf 4 Wochen nicht mehr erlebt hat. Also sowas ist traurig. Die Pension nicht mehr erleben. Na, jetzt hab ich's. Schauen Sie, deswegen heiraten wir eine jüngere Frau. Ja, da haben Sie recht. Ja. Wenn er am Salzburger Hauptbahnhof mir die Mozart-Maschine übergeben hat, dann war das ein Akt von einer ganz speziellen Feierlichkeit. Schaut, dass wir kein Tonband davon haben. Kamerad hat er gesagt, und man hat es gemerkt, er lässt Herz mitreden dabei. Kamerad, ich darf dir die Mozart-Maschine übergeben. Nix hat's. Nicht einmal der Hauptschalter ist einmal gefallen. Und dann hat er mir die Hand gedruckt und hat gesagt, Servus Mozart, gute Fahrt, Bertel. Das bietet sich aber dreimal. Aber nicht seine Stimme. Ja, die gibt's nicht mehr. Die kann man sich nur noch einbilden. In der Fantasie. Servus Mozart, gute Fahrt, Bertel. Also, bis morgen, Bertel. Und schlaf recht gut. Oh, mei. Die Traudl. Wie der Karl gestorben ist. Damals ist mir gerade meine zweite Frau, die Barbara, davon. Ich bin natürlich nach Wien zur Beerdigung gefahren, da hat sie mir die Hand gedruckt und ich ihr natürlich auch. Seitdem kümmert sie sich um mich. Ihre Tochter ist schon verheiratet. Sie führt mir halt ein Haus weiter, oder wie man das sagt. Sie sorgt sich gewissermaßen um mein leibliches Wohl. Eine gute Frau. Eine echte Wernerin, das heißt, eine gebürtige Linzerin ist sie eigentlich. 61 Jahre, sieht man ja aber nicht. Ein bisschen lüppig, aber sonst eine stramme Figur noch. Halt eine gemütliche ist sie. Schon fast eher eine zünftige. Besser frage ich schon mal, eine grantige. Sie sind ein Glückspilz mit der Frau. Na, sie braucht auch Verdrängung. Die viele Fotografiererei, das Weindel trinken jeden Tag und voller Unruhe zwischen Wern und Minka hin und her, einmal nach der Wohnung schauen, einmal nach dem Karl sein Grab, einmal nach den Enkelkindern. Oft muss ich mit. Ja, freilich, wenn ich mitfahre, reisen wir nur mit dem Mozart als D-Zug-Passagiere erster Klasse. Was der Karl wohl sagen hat? Servus, Mozart, bitte gut. Bertel. Ach, Karl. Ich hab auch gelitten unter ihrer fotografischen Leidenschaft. Gell? Ich hab mir's gedacht, damals schon. Jetzt fotografiert's noch viel mehr. Und was das Geld gekostet hat, ich hab es aber ausgerechnet. Jede Fotografie kommt auf ein gutes Viertel bei. Und für das ganz Tiefe, für das Einmalige, weißt Karl, für das Wahre, für die große Liebe, hat's doch keinen Verstand. Ist dir das nicht aufgefallen, Kamerad? Nein. Es fällt dir so quasi an der Spannung. Naja, dass sie zu fremde Leute beispielsweise nicht war, dass ich da gleich gerade so freundlich sein kann wie zu unseren, wie zu dir oder zu mir, nicht wahr? Oder zu Herrn Brandl-Huber, zu meinem Mitpatienten. Ach, das, ja. Ja, das ist ihre Konstitution, nicht ihre spezielle Begabung. Sie kann sich halt rasch anpassen. Das ist kein Nachteil für den Menschen. Nur wenn du gestorben bist, brauchst du nicht mehr freundlich sein. Trink mal drauf. Ja. Ja, Karl. Versteh mich bitte nicht falsch. In gewisser Beziehung ist sie in Ordnung. Da fällt sie nichts bei ihr, heute noch nicht. Aber es gemiert heute. Die Einmaligkeit, nicht wahr? An die glaubt sie nicht. Was ist schon einmalig auf der Welt? Lieb, diese gewisse Sehnsucht in mir ist, müsste nur eine größere, eine tiefere Lieb geben. Eine ewige? Ja, ein Lieb, die nie mehr aufhören kann in Ewigkeit. Ui, nicht einmal unser Mozart-Express ist ewig. Eher schon der Mozart selber. Ja, Da steckt's drin. So ein scheinheiliger Schuft. Die ist ja gar nicht gut genug. Hast eine Blonde, schwärmst für eine Schwarze. In Salzburg und in Kufstein gerade so. Du kannst überhaupt nicht lieben. Du kannst dich nur nach Liebe sehnen. Jawohl. Und umbringen kannst einen auf deiner Mozartmaschine. Ganz abscheulich zusammenfahren. Anni! Vier Sekunden lang. Eine Ewigkeit lang. Ich hab dich auch gesehen auf der Maschine. Sehr deutlich. Das lass dich nicht mehr vergessen. Du hast Arm in der Höhe. Oder wenn es mir ausbreitet. So, als würd's mir mein Hals fallen. Ich weiß heut noch nicht. Gell, du würdest mir mein Hals fallen. Mit großen Augen hast du mich angeschaut. Und was hast du mir zugerufen? Was? Rat halt! Das ratst du mir. Sag mir's endlich, Anni. Bitte schön. Bitte, Gorschi, sag mir's. Ich krieg ja keine Ruhe sonst. Nicht einmal zum Sterben krieg ich Ruhe. Noch ist's früh. Noch darf ich's dir nicht sagen. Ich hab das ja von den Lippen ablesen können. Ich weiß ja eh. Gell? Jetzt kann ich keinen Doktor mehr rufen. Ja, das habe ich dir entgegengeschrien, damals, auf dem Gleis bei Zorneding. Das waren meine letzten Worte. Und ich habe dich genau gesehen im Führerstand auf deiner Mozartmaschine. Deine Glotzaugen haben geschaut wie vom Schlag getroffen. Du hast ja mehr Angst gehabt wie ich. Da habe ich fast Mitleid gekriegt mit dir. Selbstmörderin. Meine eigene Frau schmeißt sie vor meinen Zug und lässt sie von mir umbringen. Das darf man doch nicht tun. Auf Selbstmord steht die ewige Verdammnis, haben wir gelernt in der Schule. Ha, Lüge! Alles Lüge! Der Herrgott hat uns auch erlöst. Uns besonders, uns zuallererst. So? Für uns Selbstmörder speziell ist er gestorben und auferstanden. Damit wir wenigstens in der Ewigkeit nicht noch einmal verzweifeln müssen. Weil die Verzweiflung, Rupert, die Verzweiflung ist das Schlimmste, was es gibt an Leid. Es gibt also doch was. Ich hab Angst, Anni. Ich hab dir doch das alles so noch. Ich hab dir auf dem Gewissen. Vergiss es jetzt. Dein Abschied ist auch nicht gerade menschlich. Ha, Magenkrebs im letzten Stadium. Der ganze Körper voller Metastasen. Nein, die sind bloß Geschwüre. Krebs ist keiner. Feigling, ich hab ja immer gewusst, du bist zu feig dazu. Ich hab's tun müssen, ich, die schwache Frau. Und weißt du, woher ich die Geschwüre hab? Von dir hab ich's. Damals haben sie angefangen. Du hast mich jetzt totgeärgert. Und die junge Liebe der charmanten Frau Nachfolgerin hat dich wieder gesund gemacht, hä? Jawohl. Ich habe ihn wieder gesund gemacht. Für seine 58 Jahre habe ich ihn nämlich ganz schön emporgejubelt. Spontan und hemmungslos. Eure müden 30 Ehejahre vorher waren dagegen ein matter Abglanz. Unsere fünfjährige Partnerschaft war nämlich ehrlich. Das war einmal eine wirkliche Liebe. Er kann ruhig sterben. Er hat erfahren, was große Liebe ist. Durch mich erfahren. Und dann hat's dich verlassen. Du hast ihre ja vorher schon nichts bedeutet. Die hat die grad geheiratet, dass einmal wieder verheiratet war. Aus Langweil, aus Neugier, zwingst nix. Und der Richter hat euch scheiden müssen, nicht der Tod. Der Tod scheidet nur eine große, wahre, ewige Liebe. Papa, lass dich nur da kommen. Ich bin doch auch deine Tochter, nicht bloß die von der Mama. Das Biedermeierzimmer heut, Vater. Und der Sekretär und die zwei Bilder, du weißt. Aber Herr Stoß, was ist denn? Ich leite der Schwester Hildegard. Ja. Gleich wird's da sein. Da geht's Ihnen dann schnell besser. Die Schwester Hildegard. Ja. Recht schön. Gute Nacht. Schwester Hildegard. Rupert. Ist es erfreut mit uns zwei? Allerweil noch. Und sind wir jetzt schon Jahre beieinander? Jahre, ja. Es ist wie am ersten Tag. Alles, was ich mag, magst du auch. Was mich noch freuen tät, wär's Schwammerl suchen. Was? Und mich erst? Nach dem Bergsteigen und Eisstockschießen ist ein Schwammerl suchen meine höchste Freude. Das trifft sie gut. Aber ich möchte noch was gern tun, Rupert. Ja, was denn? Sag's geschwind. Mit einem großen internationalen D-Zug darf ich gerne mal nach Paris fahren. Speisewagen, erster Klasse und Schlafwagen. Ja. Im Mozart-Express. Rupert, du freust mich. Du bist das Dirndl für die Ewigkeit, ich spür's. Und es ist keine Einbildung. Die große Lieb, sie gibt's wirklich. Jetzt weiß ich's. Das war ein Leben für die Ewigkeit mit dir. Für Zeit und Ewigkeit. Geliebter Traum, du meiner Seele. Nie wird's mir jetzt langweilig mit dir. Ende vergangener Ewigkeitsschnell. Wie schön du bist. Wie gut hast du es gesagt. Du hast gute Gedanken, Hildegard. Gerade wenn man verliebt ist, versteht man was von der Ewigkeit. Und jetzt kann ich ja wieder was glauben, dass es einen Herrgott gibt, dass er auferstanden ist von den Toten. Alles kann man glauben, wenn man verliebt ist. Sogar, dass er ewiges Leben geben muss. Er verliebt's, er gut's. Ja, Rupert. Nur wer liebt, glaubt an die Auferstehung des eigenen Fleisches. Von dir mag ich Kinder haben. Zwei, drei, vier, fünf. Herrgott, ich möchte selber wieder werden wie ein Kind. Und das erste heißt Rupert, das wäre der Bub. Und das zweite heißt Hildegard, das wäre der Dirndl. Und das Haus lassen wir neu runterweißeln. Rosa, rot, dass die Leute schon von außen sehen, da wohnen zwei Liebsleute mit ihren fünf Kindern. Allerweil wollte ich schon rosa, rot weißeln lassen. Dirndl, du bist eine Hellseherin. Und heimlich lerne ich Gitarre spielen, dass du mit der Zither nimmer mitkommst, wenn ich dich begleite. Hildegard, Liebste, jetzt mag ich sterben vor lauter Glück. Kriegen wir schon am frühen Vormittag Besuch. Herein! Ich mag niemand sehen jetzt. Höchstens Schwester Hildegard. Grüß Gott. Oder soll ich nur guten Morgen sagen? Morgen. Herr Stoß, ich bin der Krankenhauspfarrer. Ich habe gehört, es geht Ihnen heute nicht gut. Da wollte ich Sie besuchen. Oh, mein Herr Pfarrer. Ich war von der Kirche schon mal ganz weg. So? Mein Vater schon. Der war auch Lokführer, aber nur auf der Dampflok. Ich habe ja selber nur als Harzer angefangen. Ja, und was hat das mit dem Herrgott zu tun? Dem Herrgott ist jeder Beruf angenehm. Vielleicht sogar der Priesterberuf. Ja, wir waren alleweil schon beim Verbrennungsverein, wissen Sie. Das war ja früher verboten für einen Katholiken. Durch das hätten sie mich damals bald nicht gefirmt. Und kirchlich traut auch nicht, so ohne weiteres. Weil ich bin wie der Vater natürlich auch fürs Verbrennen. Heut noch. Ach, dass er mal ein Ende hergeht mit den Geschwirren. Ja, freilich. Die Flamme verzehrt alles. Auch dieses kranke Fleisch an uns. Die Flamme läutert. Und der liebe Gott hat Gott sei Dank nichts mehr dagegen einzuwenden. Die Friedhöfe sind überfüllt. Ich wollte sagen, die Kirche schimpft nicht mehr dagegen. Dem lieben Gott war ja das Feuer wahrscheinlich immer schon angenehm. Das ist exegetisch einwandfrei nachzuweisen. Ich bloß am brennenden Dornbusch von Moses. Ja, ich glaub's. Wollen Sie die Sakramente empfangen? War nichts dagegen. Beichten? Was hab ich so verbrochen? Na ja, zweibselig. Die Anni halt, ja. Ja, sie hat sich nicht verbrennen lassen wollen. Sie war immer gegen das Verbrennen. Und ich hab's nachher trotzdem verbrennen lassen. Ja, das drückt mir heute noch. Im Himmel, sagt Jesus, werden sie weder heiraten, noch werden sie verheiratet sein. Da kennt man nur die Liebe. Na, freilich. Darum heißt es ja auch die ewige Seligkeit. Ich hab meiner Anni zu viel getan. Und nachher hab ich sie noch verbrennen lassen. Aber Rupert, deshalb brauchst du wirklich keinen Vorwurf mehr machen. Das hat mich sogar gefreut, dass du mich nach deiner Überzeugung hast verbrennen lassen. Und weh hat's auch nicht an. Eher wohl. Gott sei Dank. Das heißt, zu Lebzeiten war es mir nicht recht gewesen. Aber du hast ja schon das getan, was ich nicht wollen hab. Mit Fleiß hast du es getan. Aber mit der Auferstehung. Wie ist denn das mit der Auferstehung, Herr Pfarrer? Wenn es eine Auferstehung dem Leibe nach gibt, mein Lieber, dann nur in einem verklärten Leibe, in einem angelischen Astralleib der Liebe und der ewigen Seligkeit. Amen. Ja, Freile, in der Fantasie, da gibt's alles. Und viel schöner und viel wirklicher wie in der Wirklichkeit. Der Herr Bundesbahnpräsident persönlich dir einen Brief geschrieben hat. Zu unserem 25. Hochzeitstag. Ein nobler Herr, der Herr Präsident. Und gestatten Sie uns als ein Präsent, Sie und Ihre liebenswürdige, hübsche Frau Gemahlin, Ihre überglückliche Jubelbraut, zu einer Jubiläumsfahrt auf der Mozartmaschine von Salzburg nach München einzuladen. Ihr Herr Gemahl selbst soll die Lokomotive fahren und Sie, gnädige Frau, sollen seine Beifahrerin sein. Mit vorzüglicher Hochachtung und Wertschätzung verbleiben wir mit den herzlichsten Glückwünschen. Ihr Bundesbahnpräsident. Ach, Rupert, ist das schön. Jetzt muss ich direkt warnen. Vor Glück. Vor lauter Glück direkt warnen. Hildegard, du musst mir freilich warnen. Du, meiner Lebtag hätte ich das nicht geglaubt, dass der so einen lieben Brief einmal rauslässt. Davon habe ich seit dem ersten Tag geträumt, dass ich mit dir auf der Mozartmaschine fahren werde. Auf deiner großen, Lirm, Gurkenmaschine, Ruppert. Berg fliegen vorbei. Der Untersberg, der Stauf, der Theisenberg, der Hochfell, der Hochgern, die Kampenwand und dann der Chiemsee. Das unendliche Gleis vor uns. Es hört nie auf. Und lauf du allerweit zusammen. Wie unser Lieb. Das ist ewig. Uns kann nirgends scheiden, Rupert. Nicht einmal der Tod. Also, morgen hast du Frühdienst und übermorgen spät. Dann gehen wir morgen Nachmittag. Vielleicht will ich es mir noch überlegen. Was gibt's denn da noch zum Überlegen, möchte ich fragen. 14 Quadratmeter, das ist doch keine Bude für zwei Leute. Schon, aber für mich bequem, im Schwesternhaus. Preiswert und ganz kommod. Das Appartement hat 52 Quadratmeter. Für den Preis kriegen wir das so schnell nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus, Teuerin. Um 11 Uhr muss ich abziehen. Bist du auch schon da geblieben? Ich mag das heimlich da nicht mehr. Da könnte mir ein kleiner Nonnenkloster schleichen. Etwas habt ihr an euch von so Nonnen, als Schwestern. Weil wir Mitleid haben, das strapaziert halt ein bisschen. Ich sehe das schon ein. Sterben zurzeit recht früh auf deiner Station. Normal. 5 alte Mutterl und 3 alte Vatern haben wir. Alles in allem wird die Wohnung ungefähr um die 400 kosten. Für jeden 200? Mhm. Da bleibe ich besser für 80 im Schwesternhaus. Entweder bin ich dein Typ oder nicht. Was warst du schon Typ? Du bist es für mich. 100%ig, Hildegard. Wenn die alten Vatern so drin liegen, da denke ich mir vielleicht oft, ob nicht der eine oder der andere mal ein recht fescher Mensch war. Vielleicht auch ein Typ. War. Jede Oma war einmal ein Jungsdirndl. Es kommt immer auf seine Generation an. Ein lieber Mensch sogar. Einer ganz bestimmt. Aber nicht in deiner Generation. Der ist doch schon fast gestorben. Einer sagt zwar manchmal direkt ins Gesicht, dass ich ihm gefällt. Ein Mann mit einem schneeweißen Schnurrbart. Aber schon recht alt. Du bist doch kein Typ für alte Männer. Ein anderer lächelt mich nur immer still an. Und wieder einer, aber dem geht's schon recht schlecht. Der kann kaum mehr einen Löffel heben. Der sagt am Tag 5 Mal recht gefühlvoll, Schwester Hildegard. Wenn er nicht bald sterben ist, könnte man direkt lachen. Du hast ja den reinsten Großvaterkomplex. Höchste Zeit, dass du wegkommst von dieser alten Männerstation. Du wirst auch einmal ein alter Mann. Ein bisschen bist du es heute schon. Möchtest du dich beklagen? Nicht bei mir. Komm her. Nicht so, Franzl. Die Jugend muss man auch anders spüren können. Nein, meine Jugend mag ja so spüren. Und nur so. Und ganz gar. Was oft noch schöne Ruckerl geben. Du pass auf, wie elegant ich heut anhalten werde. Na? Hast du was gemerkt? Nix was gemerkt. Man hätte mich durchaus noch nicht pensionieren brauchen. Und unsere Kinder stehen alle da. Ein Lokführer und ein Pilot. Nobel, gell? Ein Sturdes. Und eine Ärztin. Brave Kinder, liebe Kinder, tüchtige. Ach, Hildegard, das Leben ist so schön wie ein Traum. Vater, Vater, kennst du mich denn nimmer? Ich bin's, der Michi, dein Sohn. Und die Gerlinde und deine Enkelkinder. Ja. Wir haben da Blumen mitgebracht. Wie geht's dir denn? Schlecht. Du liegst allein? Ist denn der Herr Brandlhuber entlassen worden? Ja. Der ist gesund. Und jetzt lassen sie mich allein. Kommt schon wieder jemand nach? Vielleicht. Klopft hat's. Soll ich herein sagen? Herein. Die Irene. Grüß dich gut, Papali. Du hast ja schon einen Besuch. Dein Bruder ist da einmal gekommen. Ja, mei. Er ist halt leider nicht gegangen. Ich habe dafür fast täglich telefoniert. Jetzt hör einmal gut zu, Papa. Wenn du noch was machen willst, der Notar steht vor der Tür. Aber Irene! Ich sag's ganz offen, vor Michael. Du hast immer gesagt, das Haus steht einmal mir zu. Löse dein Versprechen nur ein, Papa. Bitte. Du könntest dann viel ruhiger sein. Irene, ich bin entsetzt. Du sekierst deinen Vater noch am Sterbebett mit deiner Habsucht und Raffgier. Entschuldige, Vater, aber das hat jetzt einmal gesagt sein müssen. Ja, schau zu. Der Herr Bruder entrüstet sich. Schau mal, sollst du das mal gescheiter. Du hast gemütlich studiert, du hast ein Haus. Und dir hat der Papa jedes Jahr mindestens noch 1.000 oder 2 zugesteckt. Ich hab von ihm nichts genommen. Gerlinde, bitte führ die Kinder raus. Das ist kein Erlebnis für sie. Ja, geh doch selber raus. Du warst ja bis jetzt auch nicht da. Ich wär mit meinem Papa schon allein fertig. Geh, Papali. Wenn du nicht augenblicklich mitkommst jetzt, dann läut dich der Schwester. Ja, streit's draus. Und schickst mir die Schwester Hildegard. Und wer kriegt's Haus? Es ist ja alles längst geregelt. Hoffentlich hast du an mich gedacht, Papa. Hm? Jetzt hör auf damit. Vielleicht kriegen wir's zusammen. Na, ich nehm's mit. Und jetzt geht's wieder heim. Ich danke für den Besuch. Aber Vater, wir sind doch erst gekommen. Papali, ich bin da. Die Irene, dein Kind. Ich hab so Schmerzen. Schätz mir die Schwester Hildegard. Ja, ich kümmere mich drum. So, Papa. Jetzt muss ich ernsthaft reden mit dir. Ich kann das Haus nicht hinterlassen. Es wird schon recht werden, Irene. Hoffentlich. Aber Herr Stoß, Sie sehen ja ganz mitgenommen aus. Ach, Schwester Hildegard. Im Schmerzen. Hat sie der Besuch so mitgenommen? Ja. Gleich wird's wieder besser werden, Herr Stoß. Es tut gar nicht weh. Ein kleiner Stich bloß. So. Gar nichts haben's gespürt. Und jetzt schlafen's recht schön. Ja, Wiedersehen. Kommen's mit. Lassen Sie den Vater ein bisschen ruhen. Ja, und der Notar? Dazu ist er viel zu krank. Eben. Schauen Sie morgen wieder vorbei, bitte. Sonst muss ich den Arzt holen. Ihr Vater braucht jetzt absolute Ruhe. Ich gehe schon. Sehr höflich sind Sie ja gerade nicht, wo ich die Tochter bin. Als eigenes Kind wird man da nur in der Sterbestunde bei seinem Vater sein dürfen. Ich werde mich beschweren, Schwester. Bitte schön. Was höre ich denn da? Du übst ja wieder, Dirndl. Und keine Volksmusik. Du übst ja Mozart. Ha, Wie das passt. Wir fahren nicht nur einen Mozart-Express, wir können auch einen Mozart spielen. Miteinander sogar. Wenn wir auch ein Leben lang hinüben haben müssen. Das haben wir gern gibt. Sehr schwer, aber schön. Himmlisch. Wird lieb, die nie vergeht. Das ist eine Freude. Eine ganz eingängige. Die kann uns keiner nehmen, Hildegard. Keiner, Liebste. Nehmt. Das Leben nicht und das Sterben nicht. Nicht einmal das Feuer. Nicht einmal, wenn unser Sarg prasselt. Der meine eher, der deine später. Ja, da fürchte ich mich gar nicht davor. Ich bin auch fürs Feuer. Allerweil bin ich schon fürs Feuer gewesen, Rupert. Geliebter. Du kannst gerade so auferstehen, wenn's die verbrennen lässt, sagt der Herr Pfarrer. Geistig, weißt du? Im Geiste, sagt er. In der Fantasie und in Wirklichkeit. Ja, nur wer wirklich liebt, kennt die Kraft der Fantasie. Die kann Berge versetzen und tatsächlich Tode aufwecken. In Wirklichkeit kannst du es, Rupert. Freilich, ich weiß. Und in der Fantasie soll's nichts Böses geben. Braucht's nichts Böses geben. Nur was Schönes, wo so einen trösten kann. An Mozart? Jawohl. Jetzt hast du es gesagt. Auf geht's, Rupert. Probieren wir's. Wir spielen ja wie der Teufel. Ja, gut ist gegangen. Du, Rupert, jetzt ist so schön wie im Traum. Ich mag nicht mehr nur Träume von dir. Ich möchte jetzt endlich einmal wirklich haben. Das Leben ist kein Traum. Ich weiß, man lebt in der Wirklichkeit. Da braucht's noch mehr Leib als wie im Traum. Und man lebt gerade bloß einmal. Auch jeder in seiner Generation. Ich bin nicht erzählt. Wenn sich in deiner Generation keiner findet, der dir bestimmt ist, da kann es doch sein, dass ich doppelt, dass ich dreimal so alt sein darf. Und es macht uns nichts aus. Im Gegenteil, du taugst mir, Dirndl. Oh mei. Ich mach dich wieder jung. Deswegen gang. Es geht nicht. Es kann nicht sein. Ich weiß. Drum wird's mir schon langsam recht. Einmal muss sein. Einmal ist es jedem recht. Weil der Weh dann anders nicht mehr zum Wegbringen ist. Ach. Aushalten. Nicht leiten. Heute hat Schwester Hildegard frei. Und von einer anderen mag ich keine Hilfe. Halbe zwei ist erst. Muss ich denn nun mal den ganzen Tag aushalten auf der buckligen Welt? Das ist die Wirklichkeit, Rupert. Das Leiden, nicht die Liebe. Die Liebe ist alleweil ein Traum. Der eine geht seelisch zugrund, beim anderen stirbt der Körper ab. Mit der Liebe ist wie mit dem Weiterleben. Man tut's im Geiste. Oder wie es das du nennst, in der Fantasie. Ich mag nicht mehr fantasieren. Kein Bricker Glut ist mehr in meinem Kessel. Wie der eiskalte Dampflok, komm ich mir vor. Ich hab's noch anders genannt. Weißt du's nimmer? Es war alles der Logen. Fantasieren und Lehren, das war das Gleiche. Es ist ja grad, dass Zeit vergeht. Das war mein Spruch. Na, sag ich, stark bist du. Es gibt Lieb. Im Geiste. Wenn es ein ewiges Leben gibt, dann muss er ein Lieb geben. Im Geiste. Und der Auferstehung. Im Geiste. Ich brauche einen Schreiber und ein Fetzen Papier. Ja, das brauche ich noch. Ja, jetzt habe ich's. Ein Papier und ein Schreiber. Und die Liebe ist Wirklichkeit. Nein, das tust du nicht. Ja, da. Na, die Rechnung vom Chefarzt hinten drauf. Wo ist denn der Schreiber? Das Haus gehört die Kinder. So. Mein allerletzter Wille. Rabenvater! Meine Haupterbin ist die Schwester Hildegard. Das nur der Mensch! Von alle deine Flitscherl in Salzburg und Kufstein, ich sehe das größte Luder. Was haben wir für ein Datum? Datum? Ah, ja, den 9. April. Und die Unterschrift. Ja. Lieb gibt's. Jawohl. Hat es allerweil schon gegeben. Und nicht gerade im Geiste, in der Wirklichkeit. Die ganz, die große Liebe. Hildegard. Natürlich gehört unser Heiseltier. Freu dich drüber. Nimm's. Jetzt ist mein Boy. Saui. Ich danke dir, Rupert. Jetzt können wir wieder weiterträumen. Natürlich nehme ich's. Abzüglich der Legate für deine Kinder. Und Frau Sigrist hat's Wohnrecht, der Lebtag. Mit ihr werde ich gut auskommen. Gell, mit dem Geld, mit Haus und Grund und Pfandbrief, da lass sie was machen. Da lass sie was zwingen. Mein Sparbuch nicht vergessen. Lieb, lass dich nicht kaufen. Aber ein bisschen verwirklichen. Ich mag das nicht mehr, das Verlogene im Geiste. Ich möchte dir zeigen, dass ich die mögen hab. Über den Tod hinaus beweisen. Ja, jetzt hast du mir dein ganz Leben geschenkt. Mehr kann man nicht kriegen. Die Arbeit, das Sparen, das Häuselbauen, die Jahre übers Schulden zahlen. Rupert, ich hab dein ganz Leben gekriegt. Jawohl, meine ganze Wirklichkeit. 5.000 Mark Hypothek sind noch drauf, weil ich ja vor 12 Jahren die Kinder ausgezahlt haben müssen. Aber das tut ja nicht weh. Das Haus in Nymphenburg ist gut und gern eine halbe die Million wert. Ist das keine Wirklichkeit? Das ist eine handfeste Liebe, Hildegard. Mir pfeift auf den Geist. Der Dampf ist Trumpf. Ohne Dampf kriegst du keine Fahrt drauf. Zeiten. Als Horzer kein Schaf hin, dass das Wasser von der Anglas treibt. Und der Herr Oberlokführer im Stegraum schaut der gemütlich zu. Bald wird's sein vorn stehen. Das war meine Hoffnung. 1926 war ich dann bereits Reservelokführer. Und mit 27 Jahren habe ich schon geheiratet. Ein halbes Jahr nach der Trauung bin ich Unterlokführer geworden. 1934 genannt Lokführer und 1941 Oberlokomotivführer. Die frühen Lazarettsieg lassen Sie nicht vergessen. Was habe ich heimgezogen ins Reich? Amputierte Kameraden, Schwerkranke, halbe Tode, Stürme. Und alles mit Dampf. Hinter Scharkow bin ich mal in die Luft geflogen und ist mir nichts passiert. Partisanen! Achtung! Partisanen! Partisanen! Ich glaub, der Herr, mir fällt nichts. Das Partisanen, kennst du es nicht lesen? Räder, wirst du rollen für den Sieg? Jetzt ist aus. Mit der Lok kannst du keinen Meter nicht mehr fahren. Damals waren wir auch schon 17 Jahre verheiratet. War gescheiter gewesen, du hättest mich zur Witwe gemacht. Jawohl. Damals bist du bereits fremdgegangen. Sogar auf der Lok. Mit so einem Mensch gleich hinter Kiew. Aber zum Stern bist du feig gewesen. Um einen kleinen Schritt grad, wenn's weiter links gestanden warst, hätte ich der Tender gedruckt. Wie so ein aufgesetzt ist. Hättest ja in der Gefangenschaft sterben können. Oder an deiner ewigen Eifersucht. Ich vergönn dir deinen natürlichen Tod. Einen anderen hast du nicht verdient. Du bist es nicht wert gewesen, was ich für dich getan hab. Du weißt heut noch nicht, was ich wirklich geschrien hab auf dem Gleis bei Zornending. Die letzten 50 Meter. Ich will es nicht mehr wissen. Rupert, ich liebe dich, habe ich geschrien. Ich glaub da nichts mehr. Jetzt muss ich durchleiten. Ich bin auch was. Stoß, Sie haben geleitet. Sie sind wach. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt haben Sie viel lang geschlafen. Ja. Mögen Sie nicht ein bisschen was essen? Nein, nicht mehr. Trinken? Nein. Ihre Tochter hat angerufen. Nein, nicht mehr. Sie haben aber heute gar keinen Unternehmungsgeist. Soll Sie der Herr Pfarrer noch einmal besuchen? Nein, nicht mehr. Sogar die Chefvisite haben sie heute verschlafen. Ich mag weiter schlafen. Die Blumen da haben ihre Enkelkinder heute schon gebracht. Und ihre Frau hat ihnen einen feinen Apfelstrudel dagelassen. Das haben sie alles verschlafen. Gott sei Dank. Haben sie keine Angst, Herr Stoß. Ich schaue heute alle 5 Minuten zu ihnen herein. Ja, heute habe ich mir eigens viel Zeit für sie reserviert. Schwester Hildegard. Dankeschön. Nicht danken. Ich tu's doch gern. Da, im Nachtkastel. Da hab ich was drin für Sie. Nicht reden. Das strengt Sie heute viel zu sehr an. Morgen unterhalten wir uns wieder. Jetzt schlafen's recht schön. Hey. Ja. Schwester, wie geht's auf Zimmer 5? Es geht allmählich dem End zu, Herr Doktor. Geben Sie ihm, was er braucht. Ja, Herr Doktor. Ich glaube, er schläft ganz ruhig hinüber. Hildegard, das gehört dazu, zu der großen Lieb. Handerl halten in der letzten Stunde. Und wenn man sie 40 Jahre gestritten hat, auf die letzte muss es wieder so sein wie ganz am Anfang. Verliebt. Ja, mach dich nur schön. Wir sind wieder junge Liebsleute. Wir schmatzen verliebt und wir sagen nichts aus lauter Verliebtheit. Wir deren was aus Lieb und der nichts aus Lieb. Na, na, Hildegard, die große Lieb, die kommt nicht spät. Überhaupt gibt's bei mir keine Verspätung. Das kenne ich nicht auf der Mozartmaschine. Gleich werde er seinen Kochlief in den Tee heben, der Herr Fahrdienstleiter. Ich bin bereit. Gib mir das Zeichen zur Abfahrt. Ich warte ja schon drauf. Pedant. Muss ich denn auf die letzten Sekunden warten? Na, endlich. Das ist ein Zug. Servus, Untersberg. Staufen, Hochfällen, Hochgern, Chiemsee, Kampenwand. Servus, Wedelstor. Ja, jeder Kilometer bringt was anderes. Was aus der Lieb kommt, ist nie schlecht. Gleich kommst du durchs Zahnending. Hast denn du gar kein Gewissen? Wer viel Lieb hat, braucht sein Gewissen nicht strapazieren. Fantastisch. Lieb ist ein Hirngespinst. Hast du selber gesagt? Sie gibt's nur im Geiste. Wie das ewige Leben. In der Fantasie. Für mich gibt's keinen Unterschied mehr zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Das Gleis läuft dahin, läuft zusammen. Wenn man's nur überhaupt spüren darf, Lieb, dann kommt man gut um. Ja, Robert, nur wer liebt, glaubt an die Auferstehung des eigenen Fleisches. Und habt Geduld, die große Liebe kommt nie zu spät. Lass dir die Handeln falten, Bertel. Und der Herr gibt dir die ewige Ruhe. Du warst ein lieber Lebenskamerad. Oh ja. Und ein erstklassiger Lokomotivführer. Oh ja. Jetzt hat er der sollige Karl schon von dir gesagt. Ein vornehmer Mensch. Ein stiller. Ja, das warst du. Ein bisschen naiv vielleicht. Aber bitteschön, das hat mich nicht gestört. Für dich gut. Jetzt sehe ich wieder noch wehren. Wenn ich darf, nimm ich deine Aschen mit und leg zu deinem Freund, dem Karl. Nein, das wollen wir Kinder nicht. Der Papa bleibt in München. Ja, bitteschön. Wie Sie wollen. Aber wenn ich älter werde, kann ich ihn dann nicht mehr besuchen. Gott sei Dank habe ich ja die Fotografien. Leb wohl, Rupert. Ich muss jetzt geschwind raus. So, Papeli. Deine Sachen nehme ich gleich mit. Deine Brieftaschen, deine Papiere. Was ist denn das? Ein Zettel. Mein allerletzter Wille. Meine Haupterbin ist die Schwester Hildegard. Ist es mit der Schluck. Aber Papa, wie hast du denn sowas tun können? Das war fein, nicht fein von dir. Wenn man eigene Kinder und Enkel hat, dann tut man sowas nicht. Aber du hast uns ja nie mehr. Oder du warst nicht mehr ganz bei dir. Ich hoffe sehr, dass du das Testament hinterlegt hast. Auf Wiedersehen. Papeli. Was ich Ihnen sagen wollte, Schwester. Mein Vater kommt auf den Westfriedhof. Nehmen wir jetzt die Wohnung oder machen wir so weiter wie Anfänger? Ich weiß nicht. Eine entscheidungsfreundliche Natur bist du nicht. Vielleicht gehört zum Zusammenziehen ein bisschen mehr als bloß eine Sympathie. Was willst du denn damit sagen? Dass ich nicht dein Typ bin. Was heißt Typ? Da hat man 3 Monate eine Wohnung und dann geht alles wieder auseinander. Und die Herren verduften. Und wer muss zahlen? Doch meistens das Mädel. Verstanden. Ach, jetzt gehst du wieder. Ich geh nicht wieder, ich geh. Ich bin mir zu unsicher. Ein gebranntes Kind scheit es feiern. So, wie oft hast du denn schon ein Appartement gemietet mit deinem Typ? Sag nicht immer Typ! Ich kann das Wort nicht mehr hören! Jedenfalls habe ich nur 3000 Mark Schulden von der letzten Wohnung. Hab ich auch. Na also, dann bleiben wir doch vorläufig, wo wir sind. Von mir aus. Ich bin halt ein bisschen nervös. Ausgerechnet während meiner Dienstzeit sind halt 2 alte Vatern gestorben. Der eine mit dem weißen Schnurrbart und der andere, weißt schon, der mir immer so herzig angeschaut hat. Ja, ist schon gut. Immer wieder tun sie einem leid. Obwohl ich mir schon so oft vorgenommen habe, dass es mir egal ist, wer stirbt. Weißt du was, Hildegard? Jetzt nimmst du deine Gitarre, ziehst auf den Marienplatz und dann singen wir. Vielleicht bringen wir im Handumdrehen einen 1000er Kaution zusammen. Ich hab schon 2 Jahre nicht mehr drauf gespielt. Das könnte was werden. Ach, Mozart musst ja keinen Spuren drauf. Ich sing irgendeinen Schmarrn dazu. Heut sind 2 alte Vatern gestorben auf meiner Station. Jawohl, das singe ich. Und du spielst in deiner Schwesterntracht. Du, das wär der Hit. Komm. Fällt mir nicht im Traum ein. Heut sind 2 alte Vatern gestorben. Der eine hat mir sein Häusl verschrieben. Vom anderen ist mir der Sohn da blim. Tam, tam, tam, tam, rapapapam. Sie hörten das Hörspiel Übergang oder Die Geduld von Georg Lohmeier. Es sprachen Hubert Stoß, Robert Michael, Schwester Hildegard, Yvonne Brosch, Anni, Rosemarie Seehofer, Barbara, Grit Böttcher, Frau Siegrist, Luise Martini, Brandlhuber, Karl Obermeier, Irene, Ilse Neubauer, Michael, Wolf Euber. In weiteren Rollen Ferry Gruber, Rolf Castell und Peter Pius Irl. Musiker Rudi Knabel, Zither und Eduard Ellersdorfer, Gitarre. Regie Helmut Kirchhammer. Produktion Bayerischer Rundfunk 1977.